بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن من الله سأل أبا مستر هاتسين. إن شاء الله werden wir heute die Verse, die wir letztes Mal nicht geschafft haben, weitermachen. Und zwar von den Versen 67 bis zum Vers 74. Und ich lese noch einmal die Verse vor, die wir heute anschauen möchten. Und zwar: Und als Moses zu seinem Volk sagte, Allah befiehlt euch, dass ihr eine Kuh schlachten sollt. Sie sagten, machst du dich über uns lustig? Er, Musa, sagte, ich nehme Zuflucht bei Allah davor, dass ich zu den Toren gehöre. Sie sagten, bitte für uns deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, wie sie sein soll. Er, Musa, sagte, er, Allah, sagt, es soll eine Kuh sein, die weder zu alt noch zu jung zum Kalben ist, sondern dazwischen, in mittlerem Alter. So tut nun, was euch befohlen wird. Sie, die Kinder Israels, sagten zu Musa, bitte für uns deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, welche Farbe sie haben soll. Er, Musa, sagte, er, Allah, sagt, es soll eine gelbe Kuh sein, von lebhafter Farbe, die die Betrachter erfreut. Die Kinder Israels sagten dann zu Musa wieder, bitte für uns deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, wie sie sein soll. Die Kühe erscheinen uns alle ähnlich, doch wenn Allah will, so werden wir wahrlich recht geleitet sein. Musa sagte, Allah sagt, es soll eine Kuh sein, die nicht fügsam gemacht worden ist, die nicht fügsam gemacht durch Pflügen der Erde noch durch Bewässern von Saatfeld, fehlerfrei und makellos. Sie sagten, jetzt bist du mit der Wahrheit gekommen. So schlachteten sie sie, doch beinahe hätten sie es nicht getan. Und gedenkt, als ihr jemanden getötet hattet, gedenkt, o Kinder Israels, und euch darüber strittet, und Allah wollte herausbringen, was ihr verborgen hieltet, da sagten wir, schlagt ihn mit einem Stück von ihr. So macht Allah die Toten wieder lebendig und zeigt euch seine Zeichen, auf das ihr begreifen möget. Hierauf nach alledem verhärteten sich dann eure Herzen, sodass sie wie Steine waren, sogar noch härter. Und unter den Menschen gibt es wahrlich manche, denen Flüsse entspringen, und andere, die bersten, worauf Wasser aus ihnen herausfließt, und wieder andere, die herabstürzen aus Furcht vor Allah, und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. In diesen Versen sind zwei Geschichten erzählt, zwei Ereignisse, zwei Missetaten sind erwähnt worden, die der Prophet sallam den Kindern Israels der damaligen Zeit vortragen soll, zwei Sünden ihrer Vorväter, zu denen sie sich zugehörig fühlen. Und manche Professoren haben gesagt, dass es zwei verschiedene Geschichten sind, und andere haben gesagt, dass es eine eigene Geschichte ist. Und wir werden das so auffassen, als wäre es eine einzelne Geschichte. Und zwar wird erzählt, dass es unter den Kindern Israels einen reichen Mann gab, dessen Neffen waren neidisch auf das einzelne Kind des Onkels. Der Onkel hat also nur ein einziges Kind gehabt. Sie haben ihn daraufhin zusammengefasst umgebracht, diesen Onkel umgebracht, und dann wurde er von diesem Volk, wo es umgebracht worden ist, in das nachbarische Dorf hingeworfen. Die Leiche wurde in das andere Dorf geworfen, damit es so aussieht, als hätten die anderen ihn umgebracht. Also ich sage es doch einmal zusammengefasst. Es gab einen reichen Mann, der Kinder Israels. Er hatte einen Sohn. Und die Neffen dieses Onkels, oder dieses Mannes, der praktisch ihr Onkel ist, waren neidisch darauf, dass nur dieser einzelne Sohn beerben wird. So haben sie einfach diesen Sohn umgebracht. Sodass, wenn dann der Onkel stirbt, sie dann die Erben werden, weil sie dann die rechtmäßigen Erben danach werden. Okay? Also sie haben diesen Jungen dann umgebracht. Und dann haben sie die Leiche in das nachbarische Dorf geworfen. Und niemand wusste, oder jeder hat natürlich dann dem anderen vorgeworfen, dass er diesen Menschen umgebracht hat. Sowohl das Dorf das tatsächlich umgebracht hat, als auch das Dorf, was in Wirklichkeit damit gar nichts zu tun hatte. Und der Rechtsspruch Allahs lautete eben, dass sie eine Kuh schlachten sollen. Und gleich werden wir sehen, warum. Zunächst einmal sagte Musa sagt zu seinem Volk, oder es heißt, und als Musa zu seinem Volk sagte, das heißt, gedenkt, o Kinder Israels, als Musa, Moses, euer Prophet, zu seinem Volk, zu den Kindern Israels, sagt, Allah befiehlt euch, dass ihr eine Kuh schlachten sollt. Und das Wort eine Kuh im Arabischen ist unbestimmt, Baqaratan, das heißt, irgendeine Kuh schlachten sollt. Also nicht eine bestimmt, irgendeine Kuh schlachten sollt. Und sie sagten dann als Antwort zu ihm, machst du dich denn über uns lustig? Machst du dich über uns lustig? Natürlich zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala, dass das nicht die Art und Weise ist, wie man mit einem Propheten umgeht. Sagt etwa ein gläubiger Mensch zu seinem Propheten, oder manche unter ihnen sagten das, sagt etwa ein gläubiger Mensch zu seinem Propheten, dass er sich über sie lustig macht, sondern, wie wir gelernt haben im Islam, sagen wir, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit beschlossen haben, auf Arabisch Sami'in aber Ata'ana, auf Deutsch, wir hören und gehorchen. Daraufhin antwortete Musa ihnen und sagte, und wie gesagt, also dass sich lustig machen, sagte der Gelehrte Abu Bakr al-Jazairi, al-Istihza, in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, da wird man ohne Istitaba hingerichtet. Das heißt, ohne, dass von einem verlangt wird, dass er zum Islam zurückkehrt. Denn wir wissen, wenn man sich über Allah lustig macht, oder seinen Gesandten, das ist das Kufr. Da ist man somit automatisch aus dem Islam ausgetreten. Und bei den anderen Fuqaha erhält man 3 Tage Zeit, zu Allah zurückzufinden, also zum Islam zurückzufinden. Und diese Aussage haben sie betätigt, und dann sagte Musa als Antwort zu ihnen, ich nehme Zuflucht bei Allah davor, dass ich zu den Toren gehöre. Und das Wort, was im Arabischen benutzt ist, Toren, Al-Jahilin, ist der Plural, Jahil ist die Einzahl, und gemeint ist, Al-Jahil ist jemand, der sagt, was er nicht sagen soll, und tut, was er nicht tun soll. Ich suche Zuflucht bei Allah davor, dass ich zu den Toren gehöre. Also selbst der Prophet, Musa, fühlt sich nicht so sicher davor und sucht Zuflucht bei Allah, dass er ihn darin stärkt. Denn die Ursache, warum sie sich lustig gemacht haben, ist im Grunde genommen Unwissenheit. Ist im Grunde genommen Unwissenheit. Und nur zur Definition, Schlachten bedeutet, dass man die beiden Halsadern und die Speiseröhre durchtrennt. Und sie sagten dann als Antwort zu ihrem Propheten Musa, an dem sie offensichtlich überhaupt nicht geglaubt haben, wie manche Mufassirun gesagt haben, bitte für uns, deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, wie sie sein soll. Und diese Ausdrücke, bitte für uns, deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, ist es etwa nicht auch euer Herr? Also diese Art und Weise, wie sie umgegangen sind, ist nicht die Art und Weise der gläubigen Menschen. Sie zweifelten also daran, dass die Kuh überhaupt etwas mit dieser Angelegenheit zu tun hat, oder dass diese Kuh irgendetwas klären würde in Bezug auf die Ermordung dieses Menschen. Und sie verlangten eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die Kuh genauer beschreibt, wie sie schlachten sollen. Sie verlangten also, dass es ihnen schwer gemacht wird, und dann hat Allah es ihnen eben schwer gemacht, wie sie es haben wollten. Und Allah sagte als Antwort, oder Musa sagt zu ihnen als Antwort, Allah sagt, es soll eine Kuh sein, die weder zu alt noch zu jung zum Kalben ist, sondern dazwischen, im mittleren Alter. So tut nun, was euch befohlen wird. Also, jetzt habt ihr was verlangt, ihr habt es bekommen, ihr habt das, was ihr verlangt habt, bekommen. Dann setzt jetzt endlich die Tat um. Und sie haben sich damit nicht zufrieden gegeben. Und dies alles soll man nicht vergessen, das war alles, nachdem sie diese ganzen Wunder gesehen haben, diese neuen Zeichen, die Musa a.s. gegeben worden sind, um damit zum Pharao zu gehen, und dass Musa gerettet worden ist im Meer und so weiter und so weiter. Und all dies, darauf antworten sie dann und sagen, bitte für uns, deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, welche Farbe sie haben soll. Und als wäre die Farbe entscheidend dafür, welche Kuh man schlachten soll. Also sie ziehen im anderen Grund ins Lächerliche, was ihr Prophet ihnen auferlegt hat. Es geht darum, dass die Kuh geschlachtet wird, damit klar wird nachher, wer der Mörder ist. Wie, werden wir gleich noch sehen. Aber es ist völlig egal, welche Kuh geschlachtet werden müsste. Und welche Art, und welche Größe, und welche Alter, und welche Farbe. Und dann haben sie es eben verlangt, dass es ihnen schwer gemacht wird. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala es ihnen schwer gemacht. Und er sagte, Allah, also Musa sagte, er, Allah sagt, es soll eine gelbe Kuh sein, von lebhafter Farbe, die die Betrachter befolgt. Jetzt soll man erstmal eine Kuh finden, ja, die weder zu alt noch zu jung zum Kalben ist, mittlerem Alter, und die soll dann eine gelbe Kuh sein, von lebhafter Farbe, die die Betrachter erfreut. Es werden immer mehr Eigenschaften. Und dann sagten sie, und ihnen wird gesagt, so tut, also gemeint ist, nachdem ihnen dieser Wunsch wieder erfüllt worden ist, tut, was euch befohlen wird. Und sie gaben als Antwort, nein, also dass sie es immer noch nicht tun wollen, bitte für uns, deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, wie sie sein soll. Die Kühe erscheinen uns alle ähnlich. Doch wenn Allah will, so werden wir wahrlich recht geleitet sein. Und manche Überlieferungen sagen, aber ich erwähne es nur, um zu sagen, dass sie auch schwach sind. Manche Überlieferungen sagen, dass wenn sie nicht insha'Allah gesagt hätten, hätten sie es nie getan. Allahu a'lam, aber die Überlieferungen, die ich gefunden habe, waren schwach in diesem diesbezüglich. Und sie verlangten noch eine weitere Erschwernis und sie haben sie dann bekommen. Musa sagte, nachdem er wieder die Offenbarung bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala, er, Allah sagt, es soll eine Kuh sein, die nicht fügsam gemacht durch pflügende Erde, noch durch Bewässern von Saatfeld, fehlerlos, fehlerfrei und makellos. Das heißt, eine Kuh, die also noch nie zum Einsatz gekommen worden ist, aufgrund ihres Alters oder aufgrund dessen Wert. Es wird erzählt, nämlich, dass ein rechtschaffener, dass in einer Generation vorher ein rechtschaffener Mann, ein rechtschaffener Vater sich Sorgen um den Unterhalt seines Sohnes gemacht hat und er war der einzig Hinterbliebene seiner Familie und er kaufte ihm eine Kuh, eine kleine und junge Kuh und die setzte er aus im Wald und betete, dass sie eines Tages für den Jungen nutzen sollte. Und der Junge, als er dann alt wurde, fand diese Kuh und behielt sie dann für sich. Und weil sie einzigartig war, verlangte er für sie ein riesiges Vermögen an Gold, was ihn zu den reichsten der Kinder Israels gemacht hat. Und er verlangte so viel, dass es die Kuh abdecken konnte, also die ganze Oberfläche der Kuh abdecken konnte. Und da sieht man darin, dass die rechtschaffenen Väter oder die Rechtschaffenheit der Väter hat noch Auswirkungen auf ihre Kinder und die Kinder ihrer Kinder und so weiter und so fort. Und jetzt haben sie die Eigenschaften erhalten, das heißt, die Kuh soll sein, weder zu alt noch zu jung, also im mittleren Alter, dann soll es eine gelbe Kuh sein, von lebhafter Farbe, die den Betrachter erfreut, dann soll es eine Kuh sein, die nicht fügsam gemacht durch Pflügen der Erde, noch durch Bewässern von Saatfeld ist, und die fehlerfrei ist und makellos, und dann sagen sie als Antwort, jetzt bist du mit der Wahrheit gekommen. Also, als wäre er vorher nicht mit der Wahrheit gekommen. Und so schlachteten sie sie, doch beinahe hätten sie es nicht getan. Und wie wir sehen, wie offensichtlich und offenkundig ist, hätte die Schlachtung irgendeiner Kuh ausgereicht. Und deswegen ist die Scharia bei uns, also die Gesetzgebung im Islam, so, dass es hassenswert ist, Sachen zu erschweren, wenn sie leicht gemacht worden sind. Und dann möchte ich dazu sagen, es bezieht sich besonders auf die Zeit der Offenbarung. Denn in der Zeit der Offenbarung hätten Dinge noch erschwert werden können, wenn danach verlangt worden wäre. Aber das soll, was wir jetzt erzählt haben, niemanden dazu leiten, nicht zu fragen über die Religion. Denn die Gesetze in der Religion sind jetzt schon fest. Wir können über alles fragen, über alles, was halal, haram ist, nachfragen, die Gelehrten. Und jeden Vers fragen, was bedeutet das, was bedeutet das. Das ist überhaupt kein Problem in dieser Sache. Zum Beispiel kennt jeder von uns das Eigens, was sich eigent hat, und zur Zeit des Propheten, dass er die Tarawih-Gebete, die ersten paar Nächte in der Moschee verbracht hat. Und er gemerkt hat, dass je mehr Nächte er in der Moschee betet, mit den Sahaba, desto mehr Sahaba sammeln sich hinter ihm an im Gebet, im Tarawih-Gebet. Wer würde es auch nicht tun? Doch dann hat er nach der zweiten, dritten oder vierten Nacht, ist er nicht mehr in die Moschee gegangen. Und die Sahaba haben nach ihm gefragt und er hat eben als Antwort gegeben, dass er Angst gehabt hat, dass das Tarawih-Gebet vielleicht zur Pflicht gemacht worden wäre. Und deswegen hat auch Umar al-Khattab nachher dann, in der Zeit nach dem Prophet, als er Khalifa selbst war, die Muslime wieder vereint im Gebet, im Gemeinschaftsgebet mit dem Imam im Tarawih. Weil er gewusst hat, weil er Fiqh hat, er hat Verständnis, er versteht die Religion und er wusste, dass der Prophet das nur nicht gemacht hat, weil es hätte zur Pflicht noch werden können. Aber nach dem Tod des Propheten ist die Religion vollendet, wie Allah sagte, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, heute habe ich euch eure Religion vollendet oder vervollkommnet. Und jetzt kommt der zweite Teil der Geschichte. Und gedenkt, als ihr jemanden getötet hattet. Das heißt, o Kinder, o Prophet, erinnere sie daran, erinnere sie an eine weitere Schandtat ihrer Vorfahren, als sie jemanden getötet haben und euch und sie sich darüber gestritten haben. Also gedenkt, als ihr jemanden getötet hattet und euch darüber strittet. Jeder von den beiden Dörfern warf dem anderen den Mord vor. Und die einen natürlich zu Recht und die anderen zu Unrecht. Und dann sagt, und Allah wollte herausbringen, was ihr verborgen hieltet. Denn sie wussten, wer der Mörder war und trotzdem haben sie es geheim gehalten. Das ist, was sie verborgen gehielt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns diese Dinge, damit wir ihnen nicht nachmachen. In Bezug auf die Umgangsweise mit Propheten und auf Bezug auf einen Mord und alle Weisheiten, die in diesen Erzählungen erwähnt sind. Und ich habe mit Sicherheit nur einen Teil von ihnen erwähnt und niemals alle. Da sagten wir, also Allah sagte dann zu ihnen als Befehl, als Eingebung, schlagt ihn mit einem Stück von ihr, ihn, den Toten, mit einem Stück von ihr, mit einem Stück der Kuh. Und welches Stück der Kuh ist unwichtig. So macht Allah die Toten wieder lebendig und zeigt euch seine Zeichen, auf das ihr begreifen möget. Wenn man sieht, wie jemand gestorben ist und sieht, wie jemand zum Leben auferweckt wird, nur dadurch, dass man einen Teil von einer toten Kuh nimmt und auf eine Leiche draufhaut und die kommt, und dann ist die Leiche dann wieder kurz lebendig, dann sollte einem klar sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala imstande so ist, die Toten wieder zum Leben aufzuerwecken. Und dann sollte man sich bewusst machen, dass am Tag der Auferstehung jeder Mensch auferweckt werden kann durch den Willen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier ist wieder der eigentliche Teil in dieser Erzählung ist eigentlich jetzt weggelassen worden, weil er deutlich und klar ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat angeordnet, dass sie ein Stück von der Kuh nehmen sollen und auf die Leiche schlagen sollen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so macht Allah die Toten wieder lebendig und zeigt euch eure Zeichen und zeigt euch seine Zeichen, auf das ihr begreifen mögt. Das heißt, sie haben es getan. Sie haben es getan und dann wurde der Tote lebendig und dann hat der Tote Junge gesprochen und gesagt, wer der Mörder gewesen ist. Und so konnte der Rechtsspruch vollendet werden. Auf das ihr begreifen möget, und hierauf kehrten sie sich dann besinnten sie sich dann wieder. Die Kinder Israels kehrten dann zum rechten Weg wieder zurück. Hierauf, nach alledem, was geschehen worden ist, das heißt, also nach kurzer Generation, nach dieser Generation, als sie schon verstorben war, hierauf, nach alledem, verhärteten sich dann eure Herzen, so dass sie wie Steine waren oder noch härter. Hier ist übersetzt oder noch härter, weil das Wort au normalerweise oder heißt, aber es ist eigentlich eine schlechte Übersetzung. In diesem Fall heißt es sogar. Ja, es ist sogar, so dass sie wie Steine waren, sogar noch härter. Nur um ein Missverständnis zu vermeiden, was vielleicht im Herzen des gläubigen Menschen auftreten kann. Oder es kann sein, dass Atheisten manchmal Sachen benutzen, besonders arabische Atheisten, um zu zeigen, dass der Koran falsch sein soll. Und sagen sie, guckt mal, im Koran heißt es, فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةِ, so dass sie so hart waren wie Steine oder noch härter. Wusste Allah etwa nicht, wie hart sie waren? So sagen sie dann. Wir sagen als Antwort, erstens einmal, das Wort au im Arabischen kann als oder besetzt werden, aber bedeutet hier in diesem Fall noch sogar. Und wie dem auch sei, in beiden Fällen versteht jeder Mensch, wenn er Arabisch kann oder Deutsch kann, jede Sprache, dass nicht damit gemeint ist, dass man im Zweifel darüber ist, sondern es ist eine Art von Betonung. Es ist eine Art von Betonung. Wenn ich zum Beispiel sagen möchte, dass jemand sauer war, dann sage ich, oder wütend war, dann kann ich zum Beispiel sagen, er war wütend. Und jeder weiß, dass wütend ist noch eine Stufe übersauer. Ja? Und ich kann sagen, die Person so und so ist wütend, aber ich kann auch sagen, die Person so und so, ich weiß genau, dass ich wütend sagen werde, aber ich sage, die Person ist sauer, nein, sie war sogar wütend. Nur um das zu betonen, und das ist eine Sache, die ist, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, über den Tag der Auferstehung, dass er so nah ist wie ein Augenblick, kalamhil basari, au huwa aqrab, oder sogar noch näher. Oder, und das heißt eigentlich übersetzt, sogar noch näher als das. Und Allah subhanahu wa ta'ala, bei ihm liegt das Wissen über die Zeit, über die Stunde. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß ganz genau, wann der Tag der Auferstehung eintreffen wird. Allah, weiß ich nicht mehr. Was mit dem Jungen passiert ist, weiß ich nicht. Habe ich in keinem der Tafsir gefunden, dass jemand darüber geredet hat. No. Gehört ja auch nicht zu der Hikma der Geschichte. Allah subhanahu wa ta'ala will ja uns beibringen, wie wir mit den Propheten umgehen müssen. No. Und wie gefährlich. Dass Allah subhanahu wa ta'ala kann, wenn er will, den Rechtsspruch in Bezug auf Morde schon in diesseits entscheiden, wenn er will. Wir sollen uns fürchten vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Weisheiten. Das ist eine von den Weisheiten in diesen Geschichten. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala über ihre Herzen, dass sie sich verhärtet haben, dass sie so hart wurden wie Steine oder noch härter. Und unter den Steinen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Steine sogar manchmal besser sein können. Und unter den Steinen gibt es wahrlich manche, denen Flüsse entspringen, die gar nicht so hart sind. Ja, die können aufbrechen. Und andere, die bersten, worauf Wasser aus ihnen herausfließt. Und wieder andere, die herabstürzen aus Furcht vor Allah. Also, diese Herzen dieser Kinder Israels damals und auch heute noch sind schlimmer und härter als die Herzen, als die Steine. Als die Steine, die unter ihnen es sogar Menschen gibt, die Wasser auf den Wasser entspringt. Und es gibt Steine, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, oder es gibt Steine, ja, na, die herabstürzen aus Furcht vor Allah. Und dann haben die Mufassirun das Beispiel gebracht, als Musa alayhi salam auf dem Berg At-Tur war, in Sina, auf Deutsch Sinai, wo Allah subhanahu wa ta'ala, wo Musa zu seinem Herrn gesagt hat, dass er ihn sehen möchte. Rabbi arini anzur ilik, mein Herr, lass mich dich sehen, dass ich mich mit meinen eigenen Augen anschauen kann. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sich den Berg offenbart, und dann ist der Berg ein Staub zusammengefallen. Und das, was sie sagen den Fürsten als Beispiel dafür, dass Steine, denn ihr wisst ja, ein Berg besteht ja aus Steinen, dass Steine zusammenfallen können aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist, was eigentlich hätte passieren sollen mit den Herzen von den Kindern Israels, nachdem sie diese ganzen Wunder gesehen haben. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut, was auch immer ihr also mit unserem Gesandten vorhabt, was auch immer ihr an Pläne schmiedet gegen unseren Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, gegen Musa alaihi salam damals und gegen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh ihr Kinder Israels, die jetzt gerade angesprochen werdet, was auch immer ihr vorhabt gegen unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so sind wir nicht unachtsam dessen, was ihr tut, und wir wissen sehr wohl Bescheid über eure. Wie wir wissen, haben die Kinder Israels ja mehr als einmal versucht, unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam umzubringen und zu vergiften. Und in der anderen Lesart, also von Ibn Kathir, Allah bighafilun amma ya'malun, und Allah ist nicht unachtsam dessen, was sie tun, und bezieht sich auch auf die Kinder Israels. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Ich möchte vielleicht noch eine Sache erwähnen, wenn ihr mir erlaubt. Und zwar Sulaiman alayhi salam, in Bezug auf das Wort Insha'Allah, wie wichtig es sein soll. Als Unterstützung, dass ihre Aussage, und wir werden Insha'Allah rechtgeleitet sein, war eine sehr wichtige Sache, Insha'Allah zu sagen. Es ist überliefert in authentischen Hadithen, dass Suleiman gesagt hat in einer Nacht, ich werde heute zu 100 von meinen Sklavinnen gehen. Zu 100 von meinen Sklavinnen gehen. Jede von ihnen wird einen Mann gebären, also einen Jungen gebären, der für Allah kämpfen wird. Und er wurde daran erinnert zu sagen Insha'Allah und hat nicht Insha'Allah gesagt. Aber er schwor. Er schwor. Und dann haben 99 von diesen Kindern, von diesen Frauen Kinder geboren, die tatsächlich auf dem Weg Allahs gekämpft sind, bis auf eben ein einziges Kind. Man sagt auf Arabisch, dass es ein halbgeborenes Kind gewesen ist, also auf jeden Fall ein behindertes Kind, das gestorben, natürlich ist entweder schon gestorben, auf die Welt gekommen ist oder gleich nach der Geburt gestorben ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hätte er insha'Allah gesagt, hätten alle auf dem Pfad Allahs gekämpft. Und das ist die Erklärung der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala auf der Seite 455 in dem Druck von Medina, in Surat Sa'd, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, durch eine Sache, die man nicht vielleicht immer versteht, wenn man es liest, aber jetzt wissen wir es inshallah, das nächste Mal, wenn wir es lesen. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Und zwar in Surat Sa'd, Surah 38, Vers 34. Und wir setzten ja Suleiman der Versuchung aus und setzten eine Gestalt auf seinen Thron. Hierauf wandte er sich Allah ruhig zu. Wörtlich, also ein Leib. Und dann sagt es auch hier im Kommentar, ein Leib, dieser Ausdruck bedeutet nach einigen Kommentatoren, dass eine der Frauen Suleimans ihm eine Miss- oder Totgeburt zur Welt gebracht hat. So viel zur wichtigen Bedeutung, insha'Allah. Und auch unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihm ist es genauso gegangen, in der 18. Surah, in Surat Al-Kahf, weist ihn Allah subhanahu wa ta'ala zurecht, in einer Erzählung, die wir insha'Allah auch einmal erzählen werden, aber nur ganz stark zusammengefasst, heißt es dann, also hat es sich so ereignet, dass einige Leute den Propheten auf seine Fragen gestellt haben. Und er hat dann gesagt, er wurde gefragt über die Geschichte von Dhul Qarnayn zum Beispiel und über andere Fragen wurden gestellt. Und dann sagte er, als Antwort, ich werde euch morgen davon berichten und hat nicht insha'Allah gesagt. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala für mehrere Tage lang keine Offenbarung herabgesandt. Und ihr könnt euch vorstellen, was für ein schlimmer Zustand ist, ein Prophet das gewesen ist, eine Bedrängnis. Denn Kuffar haben ihm eine Frage gestellt, um zu prüfen, ob er ein Prophet ist. Und er gibt ihnen ein Versprechen, dass er es morgen sagen wird. Und dann kommt keine Offenbarung. Und wenn das nicht ein Bewunder ist, dass der Prophet wirklich ein Prophet ist. Und jeder falsche Prophet hätte eine Geschichte erfunden oder eine Geschichte gesagt, aber er gibt keine Antwort und weiß nicht, was er tun soll und verbringt diese Zeit im Gram und dann offenbart ihm Allah subhanahu wa ta'ala und sag ja nur nicht von einer Sache, ich werde dies morgen tun, außer du fügst hinzu, wenn Allah will. Und gedenke deines Herrn, wenn du etwas vergessen hast und sag, vielleicht leitet mich mein Herr zu etwas, was dem rechten Ausweg näher kommt als dies. Das ist der 24. Vers von Surat Al-Kahf. So viel zu der Wichtigkeit von Insha'Allah. Wa jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa sallallahu barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira.